Aufgabe 6a. 1. Gül, das ist meine Frau Flori. Flori, das ist Gül Parlak. Sie kommt aus der Türkei. 2. Papa, Papa. 3. Er heißt Paul. 4. Hallo, Paul. Und auf Wiedersehen. Bis morgen, Yusuf.